Ja, ich möchte einsteigen mit einem Zitat aus dem Jahr 1909, das da lautet: Warum sollten wir zurückblicken, wenn wir die geheimnisvollen Tore des Unmöglichen aufbrechen wollen? Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir werden die großen Menschenmengen besingen, welche die Arbeit, das Vergnügen oder der Aufruhr erregt. Besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolution in den modernen Hauptstädten. Und dies hat tatsächlich jemand geschrieben, der als Künstler dem Futurismus zuzuordnen war, nämlich Filippo Tommaso Marinetti, in dem futuristischen Manifest, das mit noch mehr teilweise offen kriegsverherrlichenden Statements als ein Urbild faschistischen Kultur- und Ästhetikverständnisses gedient hat. Und das solche Aussagen, wie ich sie gerade zitiert habe, den Faschismus in seinen Ursprüngen inspiriert haben, passt vielleicht nicht zu dem Bild, was wir uns machen, wenn wir jetzt meistens über Faschismus reden. Zumindest in deutschen Debatten, abseits davon, dass Faschismus als Schimpfwort für alle Formen von autoritären Verhaltens benutzt wird, wird der Faschismus ja gerade mit dem deutschen Nationalsozialismus einfach in eins gesetzt oder sogar in Unkenntnis dessen Gestalt mit seinem eigenen farzhaften Zerrbild, das der Neonazi Bonehead in den 90ern hervorgebracht hat. Über dieses Zerrbild zu sprechen und zu lachen ist einfach, leicht ist auch über diese Neonazi Bonehead-Klischees als unterprivilegierte Verlierer zu lachen oder als verhinderte Herrenmenschen. Und dieses Klischee vom irgendwie unterprivilegierten, ungebildeten, hässlichen Neonazi ist, obwohl es so alt ist, also verhältnismäßig alt im Verhältnis zum Alter der Bundesrepublik, immer noch schwer zu erschüttern. So werden alle paar Jahre neue Säue durch die Presse getrieben, wo man wieder irgendwie verwundert ist darüber, dass Bewegungen, die irgendwie mit dem Faschismus zusammengesetzt werden, anders aussehen als dieses Klischee. Man verwundert sich über die autonomen Nationalisten, über Nazi-Hipster oder über Identitäre, die irgendwie gar nicht zu diesem dumpf proletarischen Bild des arbeitslosen Nazi-Bonheads passen. Als wäre das tatsächlich irgendwas Besonderes oder Neues, was den Faschismus neu und unerkennbar machen würde. Und quasi als Spiegelbild dazu, wie dieser Neofaschismus als Subkultur wahrgenommen und besprochen wird, gibt es in der Linken immer noch die traditionelle sowjetrussische, also ja, sowjetische Faschismusdoktrin, die sich aus der Dimitrov-These herleitet, wo es gesagt wird, Faschismus sei eine offen terroristische Diktatur, besonders reaktionärer, am meisten reaktionärer, chauvinistischer, imperialistischer Elemente des Finanzkapitals. Und damit sei der Faschismus letztlich die angemessene Form des Staates im Monopolkapitalismus. Was ich jetzt machen möchte, ist zeigen, wo diese zwei Arten der Faschismusdefinition zusammen mit dem In-Eins-Setzen einfach mit Autoritarismus verkehrt liegen und wo sie an der Stelle, wo sie damit verkehrt liegen, ganz wesentliche Elemente des Faschismus verkennen und damit unterschätzen, was er immer noch für Attraktivität und Gefährlichkeit mit sich birgt. Und diese Elemente, auf die ich mich hier fixieren werde, sind eben die des sozial- und kulturrevolutionären und nicht einfach nur vormodernen Anspruchs, den der Faschismus von Anfang an hatte. Denn diese sozialrevolutionären Gesten und Phrasen, die der Faschismus immer wieder mit sich gezogen hat, werden gerade in linken Debatten häufig als Betrug abgetan, also als einfacher Lüge gegenüber der Arbeiterklasse, die damit gefangen werden soll. Aber tatsächlich möchte ich darauf hinaus, dass die durchaus ernst gemeint waren und ein grundlegender Bestandteil faschistischer Ideologie geblieben sind. Was ich dabei nicht machen werde, ist eine griffige und vollständige Definition dessen geben, was Faschismus ist. Also man wird nicht rauskommen mit einem Satz, mit dem man auf die Frage, was ist Faschismus, antworten kann. Das liegt erstens darin, dass ich jetzt diesen Aspekt des Faschismus als Bewegung herausstellen möchte. Zweitens aber auch darin, dass ich nicht die Schule imitieren möchte, wo man mit einem Mindestmaß von Schläue sich das Denken abnehmen lassen kann und in Take-Home-Messages sich in Karteikarten schreibt. Was ich auch nicht machen werde, ist zu versuchen, genau zu typisieren, wie die Regime, die aus den faschistischen Bewegungen hervorgegangen sind, eigentlich zu bewerten sind, ob diese Regime als Staat oder als Unstaat zu charakterisieren sind, oder auch, wie das Verhältnis des real existierenden Nationalsozialismus zum Faschismus in seiner Form als Staat und als Bewegung oder auch im Verhältnis zum Nationalsozialismus als Bewegung zu bewerten sind. Wenn ich jetzt von Faschismus rede, dann meine ich damit als Urbild die Bewegungsphase des italienischen Faschismus. Und ich werde aus Deutschland teilweise Beispiele rausnehmen, die dieser faschistischen Bewegung ähnlich sind, um in diesem Sinne ihre faschistischen Züge zu illustrieren. Was ich auch nicht abschließend machen werde, obwohl das natürlich interessante Fragen sind, die aber eigentlich eine eigene Behandlung bedürfen würden, deswegen werde ich da nur in Andeutungen verbleiben, ist erstens eine ausreichende Erklärung der Rolle des Antisemitismus für faschistische Bewegungen, eine Bewertung des faschistischen und für Faschismus offenen Charaktertyps oder auch eine nutzbare Bewertung der Frage, ob es sinnvoll ist, von einem islamischen Faschismus zu sprechen. Was ich aber hoffe, ist, dass ich Gedanken anstoßen kann, die es ermöglichen, faschistische Züge in Bewegungen zu erkennen, sowohl historischen als auch jetzigen, gerade dann, wenn sie diesen faschistischen Zügen unverdächtig scheinen und dann den Faschismusvorwurf nicht einfach fallen zu lassen, sondern da besser anzubringen, wo er auch wirklich passt. Mit dem Gedanken im Hintergrund, dass was korrekt als Faschismus bezeichnet ist, bekämpft werden muss und dass die Notwendigkeit dieser Bekämpfung vor anderen Überlegungen, wie zum Beispiel der Verhältnismäßigkeit der Mittel, stehen soll. Um den Faschismus in der Bewegungsphase zu charakterisieren, werde ich ein bisschen weiter ausholen in die paar Jahre, wo sich gedankliche Grundlagen des Faschismus gebildet haben, um ihn als aus der Revolte sich ergebende Bewegung zu charakterisieren. Dazu habe ich was gefunden aus der Zeitschrift Der Syndikalist von 1922. Da heißt es: In den letzten Monaten trafen aus Frankreich mehrere Todesnachrichten ein. Die alte Garde geht von uns. Es folgt eine Aufzählung dieser alten syndikalistischen Garde. Der bedeutendste jedoch ist vor allem von allem ist Georges Sorel. Er war Ingenieur, beschäftigte sich jedoch in reiferen Jahren mit den sozialen Problemen und schrieb einige sozialistische Werke, die über das Gros der Alltagsliteratur hinausragen. Theoretisch stand Sorel zwischen Marx und Kropotkin. Er gehörte keiner der beiden Schulen an, beschäftigte sich jedoch eingehend mit Proudhon und wurde von diesem gewaltigen Denker nicht wenig beeinflusst. Sorel wurde zum Fürsprecher des freiheitlichen Sozialismus, des Syndikalismus. Er wird als bedeutender Theoretiker des Syndikalismus angesehen. Sein Einfluss war jedoch in Italien größer als in seinem eigenen Lande Frankreich. Als sein Hauptwerk kann man seine Betrachtungen über die Gewalt, Réflexion sur la violence, ansehen. Für ihn war die Gewalt nichts Verwerfliches, sondern etwas Kulturförderndes. Ohne die individuelle sowie spontane Gewaltanwendung kann sich nach ihm das Proletariat nicht befreien. Man muss Franzose oder Romane sein, um dieses Werk ganz zu würdigen zu können. Ob zwar Sorel selbst nicht allzu stark Mann der Aktion war, springen aus seinen theoretischen Erkenntnissen die reinsten Wasser heraklitischen Geschehens. Das Ziel ist nichts, die Bewegung alles. Das Proletariat findet in der Bewegung selbst Befreiung, Befriedigung, Beglückung. Auch in dem Punkte kam Sorel dem Anarchismus nahe, dass er nichts von dem Parteipolitikantentum wissen wollte. Der Sozialismus konnte seiner Ansicht nach nicht vom Parlamente kommen, sondern nur durch die direkte Aktion der Arbeiter selbst. In Sorel verliert die internationale Arbeiterbewegung einen ihrer aufrichtigsten Mitkämpfer. Georges Sorel war tatsächlich einer der Vordenker des Syndikalismus. Und um kurz einzuordnen, in welcher Situation dieser Vordenker war, das war nämlich selbstverständlich vor seinem Tod, nämlich auch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sich die sozialistische Revolution trotz des Fortschrittsglaubens der sozialistischen, also marxistischen, aber auch anarchistischen Kräfte nicht durchgesetzt hatte, wo es trotzdem technischen Fortschritt, sozialen Fortschritt, gesellschaftlichen Fortschritt gab und eben auch Fortschritt in der Organisation der Arbeiterklasse, wo stattdessen sich abzeichnete, dass die am besten organisierte europäische Arbeiterklasse, nämlich die Deutsche in der SPD, den Weg in die totale Assimilation in den Staat begonnen hatte, der sich dann ja im Ersten Weltkrieg auch fortsetzen sollte. Während das passierte, gab es natürlich andere Strömungen, die sich diesen Entwicklungen entgegenstellten und versuchten und die Hoffnung hatten, die Revolution, die ja fast prophezeit wurde, doch noch durchzubringen. Die eine, die ich erwähnen möchte, ist der Rätekommunismus, der an den marxistischen, also marxischen Analysen festgehalten hat und diese auch gegen den real existierenden Marxismus gewendet hat. Dabei den Materialismus und den humanistischen Anspruch des Marxismus behalten hat. Das war eine Sache, die vor allem in Deutschland und Holland passiert ist. In Frankreich, die andere Strömung, auf die ich jetzt eben abzielen möchte, nicht die einzige, aber eben eine andere, gab es den sogenannten revolutionären Revisionismus. Und ein Teil dessen, also einer Neubetrachtung vorheriger, gerade marxistischer Thesen, ein Teil davon waren eben die Syndikalisten und ein Vordenker davon war dieser Georges Sorel. Seine Grundsätze und die des Syndikalismus in Frankreich zu der Zeit damit beinhalteten, dass es jetzt an der Zeit sei, die sozialen Gegensätze so weit zu verschärfen, dass man es schafft, die Integration der Arbeiterklasse in den Staat aufzuheben, bis diese verschärften Gegensätze sich dann in spontanen Aufständen entladen. Wie die Rätekommunisten auch haben die Syndikalisten, die dieser Strömung des revolutionären Revisionismus anhingen, eben auch gesagt, dass man keine Kooperation mit dem Staat eingehen soll, weil man somit den Irrweg der Sozialdemokratie einfach weiterführen würde. Das alles sind jetzt Thesen, wie man sie in ähnlicher Form vom Operaismus gehört hat aus Italien, auch vom Rätekommunismus aus den Niederlanden, vom anarchistischen Syndikalismus auch immer wieder hört. Das Interessante bei Sorel ist, dass er sagt, anders als die Rätekommunisten, dass es nicht die rationale Einsicht in gemeinsame Klasseninteressen ist, die dann in ihren objektiven Gehalt über den Kapitalismus hinausweisen sollen, weil der Kapitalismus den Klasseninteressen objektiv entgegensteht, sondern Sorel war überzeugt, Massenaktionen verlaufen immer an den Linien des Gefühls. Also werden nicht durch rationale Überlegungen, sondern durch Gefühle initiiert und bleiben auch erhalten durch diese. Es geht ihm also nicht um eine ausgefeilte rationale Theorie der Gesellschaft, durch die man erklärt, warum sie eine schlechte ist und die angewendet wird in den objektiven Kämpfen, sondern er schrieb, Theorien müssten als Mythen behandelt werden. Und so auch das, was vorher Strategie war, auch Strategie des Syndikalismus, nämlich der Generalstreik, der nicht als eine rational gewählte Strategie gedacht wird, sondern als Mythos. Und dazu schrieb Sorel in dieser vorhin erwähnten Schrift über die Gewalt im Jahr 1908: Wenn wir handeln, dann haben wir eine gänzlich künstliche Welt geschaffen, die sich vor die gegenwärtige stellt und aus Bewegungen gebildet ist, die von uns abhängen. Diese künstlichen Welten verschwinden im Allgemeinen aus unserem Geiste, ohne Erinnerungen zu hinterlassen. Wenn aber Massen in Leidenschaft geraten, dann kann man ein Gemälde beschreiben, das einen sozialen Mythos darstellt. Der Mythos beinhaltet Denken und Handeln. Er erschafft Legenden, die der Mensch lebt, statt die Geschichte zu leben. Er erlaubt, einer erbärmlichen Gegenwart zu entfliehen, gewappnet mit einem unerschütterlichen Glauben. Damit steht die Aktion dieses Generalstreiks als Unhinterfragbares vor dem Gedanken. Was sie erschafft, ist auch kein rationales Gedankengebäude, sondern eben dieser sogenannte soziale Mythos. Und der ist durchaus auch als ein gewaltsamer Selbstzweck gedacht und als solcher affirmiert. So heißt es bei Sorel: Ich glaube, zu den Auseinandersetzungen über den Sozialismus einen erheblichen Beitrag geliefert zu haben. Die durch die Idee des Generalstreiks erleuchtete Gewalt. Der Gewalt verdankt der Sozialismus die hohen moralischen Werte, durch die er der modernen Welt das Heil bringt. Der Mythos in so einer quasi zirkulären Argumentation dient also dazu, die Gewalt zu entfachen. Und in dieser Gewalt, die ein Selbstzweck ist, soll der Mensch zu seiner ganzen Größe sich erheben. Eine Betrachtung der sorelschen Ideen zu einer Zeit, wo es den Faschismus dann schon gab, nämlich 1931, möchte ich jetzt wieder aus dem Syndikalist zitieren. Da hieß es, nämlich zu eben diesem Mythos: Das stark aufgetragene, begeisternde Bild des sozialen, expropriierenden Generalstreiks, bei dem keine Einzelheit beschrieben oder diskutiert werden soll, der Zitat Mythos des Generalstreiks, muss nach Sorel für uns das werden, was für die ersten Christen das Reich Gottes, für die Männer der Französischen Revolution ihr Glaube an das Reich der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war. Sicher würde Sorel auch den Glauben der Kommunisten Westeuropas an das Sowjetparadies oder den Glauben der Nazis an das Dritte Reich zu den Mythen rechnen. Sorel will diese Mythen von den Utopien getrennt wissen, die er ablehnt. Bei den Mythen kommt es auf die Ganzheit an, sie sind nichts als Bilder. Wenn es bei den Utopien auf die Einzelheiten ankommt, die sich im Verlauf der Entwicklung immer wieder ändern, wodurch die Utopien immer wieder wertlos werden. Das bedeutet, auch im Syndikalist, als man den Faschismus schon kannte, hat man, wie ich sagen würde, nicht das zerstörerische Potenzial dieser Idee erkannt. Obwohl hier es eigentlich schon beschrieben ist, dass im Gegensatz zur Utopie der Mythos nicht hinterfragbar und nicht entwickelbar ist und damit auch seiner ganzen Rationalität beraubt ist, seiner Humanität und seines Telos, seines Ziels. Und wenn man den Klassenkampf oder die Strategie des Generalstreiks zum Mythos umdeutet, dann ist damit auch dieser seiner Rationalität, seines Humanismus und des kommunistischen Telos beraubt. Dieser Artikel im Syndikalist übersieht dabei, dass der Mythos des Klassenkampfes, eben weil er all dieser Inhalte beraubt ist, dadurch durch jeden anderen Mythos ersetzt werden kann. Und auch damals gab es an Sorel schon den Vorwurf, dass er ein Protofaschist gewesen ist. Im Syndikalist wird auf diesen Vorwurf geantwortet: Eins ist natürlich sicher. Der Faschismus stellt ein viel lebendigeres, aggressiveres, moderneres und deshalb gefährlicheres System des Kapitalismus dar. Er hat diese Eigenschaften durch gewisse Anleihen bei den sozialistischen Denkern erreicht. Diesem Denken ist daraus kein Vorwurf zu machen, also diesem sozialistischen Denken. Sonst könnte man auch Marx anklagen, mit seiner Diktatur des Proletariats das Stichwort für die faschistische Diktatur geliefert zu haben. Das ist natürlich kein Argument. Eher schon die Tatsache, dass manche Einrichtungen des Faschismus aus Sowjetrussland entlehnt worden sind, also Tscheka gleich Offa, Gewerkschaftsmonopol, Pressemonopol und so weiter. Sorel hat also nicht mehr mit dem Faschismus zu tun als ein Streik mit einer Aussperrung. Es ist dies eine, wie ich sagen würde, Verharmlosung der antiaufklärerischen und damit antihumanen und eigentlich antikommunistischen Ideen, die Sorel da geprägt hat. Und wo Sorel noch lange Zeit an dem Klassenkampf und Generalstreik als Inhalt dieses Mythos festgehalten hat, waren es auch schon seine direkten Schüler, die direkt die Klasse durch das Volk ersetzt haben. So zum Beispiel Eduard Berth, der geschrieben hat, dass er die Klasse durch das Volk ersetzen will in diesem Mythos und damit will er zielen, Zitat, zur vollständigen Vernichtung der Herrschaft des Goldes und zum Sieg der heroischen Werte über den abscheulichen bürgerlichen Materialismus, in dem Europa heute erstickt. Anders gesagt, der Aufstand der Kraft und des Blutes gegen die des Goldes muss mit dem unwiderruflichen Zusammenbruch der Plutokratie enden. Man erkennt vielleicht hier auch schon Inhalte und Wortwahl, wie sie im modernen Antisemitismus weitergetragen wurden. Und dieser Umschwung von Mythos der Klasse zum Mythos des Volkes und der Nation, hier noch nicht Volk im Sinne des Nationalsozialismus gedacht, passierte auch im Umfeld der Zeitung Lotta di Classe, also Klassenkampf, eine italienische syndikalistische Zeitung, und zwar durch einen der leitenden Redakteure, nämlich Benito Mussolini. Nicht nur, dass er diese Umdeutung des Mythos vollzogen hat, sondern dass er auch direkt übergegangen ist von einem Fetisch der Gewalt, der sich daraus ableitet, zu einem Fetisch des Krieges. Und so schreibt er: Kann man an die Möglichkeit glauben, den Krieg abzuschaffen? Träumen wir doch nicht. Der Krieg ist eine Notwendigkeit, der Frühling des Fortschritts. Und warum sollte der Fortschritt nicht erfordern, den Krieg zwischen den Staaten, den Krieg zwischen den Klassen vorzuziehen? Die Folge davon, die bei Mussolini später konkretisiert wird, ist dann eben eine Militarisierung der Gesellschaft zur Verwirklichung des neuen Menschen aus dieser Revolte. So schreibt er: Wer Vaterland sagt, sagt Disziplin. Wer Disziplin sagt, anerkennt eine Hierarchie der Autorität, der Funktionen, der Intelligenzen. Und wo diese Disziplin nicht freiwillig akzeptiert wird, wo man ihre Notwendigkeit nicht einsieht, muss sie aufgezwungen werden, wenn nötig, mit Gewalt. Diese Möglichkeit des Umschwungs von Sorels als antistaatlichen, revolutionären, Thesen gedachten Ideen zu diesem brutalen militärischen Autoritarismus, wie ihn Mussolini dann später hervorgebracht hat, haben auch anderswo Theoretiker der Rechten wohlwollend zur Kenntnis genommen. So hat Carl Schmitt Sorels Kritik des Parlamentarismus durchaus wohlwollend aufgenommen, mit dem Hinblick auf ihre Deutung im Faschismus, und hat, wie Mussolini, gesagt, dass der Mythos der Nation den Mythos des Klassenkampfes als den wahren, besseren, die Menschen tatsächlich mobilisierenden Mythos ausgemacht. Es war jetzt nicht alleine Mussolini, der aus dem italienischen Syndikalismus diese Wendung hin zu einer Gewalt- und Kriegs- und Nationenverherrlichenden Ideologie getan hat. 1902 hat sich innerhalb der PSI, der Sozialistischen Italienischen Partei, die Gruppe der revolutionären Syndikalisten herausgebildet, die eben stark von Sorel beeinflusst war. Diese hat sich dann 1907 von der Partei abgespalten und hat 1912 eine eigene Gewerkschaft gegründet. Diese Gewerkschaft hat über den Kriegseintritt in den Ersten Weltkrieg intern stark gestritten, bis sie 1915 dann schließlich, anders als ihre vorherige sozialistische Partei, zugestimmt hat. Und in den Schriften aus diesem Umfeld gab es dann auch Äußerungen wie: Das Vaterland verleugnet man nicht, man erobert es. Mussolini selber ist ein Jahr früher, also 1914, aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen worden, wegen seiner Kriegsverherrlichung und wegen seines Nationalismus. 1919 wurde dann durch Mussolini, ehemalige Parteigenossen von ihm aus der Sozialistischen Partei, Leute aus diesen revolutionären Syndikalisten und nun auch Nationalisten, die faschistische Partei gegründet. Das sind also alles keine vormodernen Gruppen, die diese faschistische Partei gegründet haben, sondern es sind alles Erscheinungen der Moderne, teilweise Erscheinungen der Revolte, eben jetzt im Bündnis mit dem italienischen Nationalismus. Und in seinem berühmten Marsch auf Rom, wo er eben eine Demonstration militärischer Stärke inszeniert hat, wurde dieser Mythos der Nation, mit dem Mythos der Revolte und gleichzeitig auch dem Mythos des römischen Imperiums verwoben, als so eine Art Grundmythos der faschistischen Bewegung zum Staat hin. Aber dann nur kurz angerissen: Der daraus entstehende faschistische Staat hat sich nicht alleine sein Personal aus diesen syndikalistischen, revolutionären und nationalistischen Bewegungen gezogen, sondern ist eben das Bündnis mit dem italienischen Konservatismus und Monarchismus eingegangen, wodurch der Staat sein sozialrevolutionäres Gesicht auch verloren hat, was ihn heute noch von einigen Traditionsfaschisten angekreidet wird, dass er damit die revolutionäre Idee des Faschismus verraten hätte. Ja, Sorel hat das alles noch mitbekommen. Und 1919 war er durchaus noch am Leben. Und so hat er 22 geschrieben: Die Faschisten haben nicht ganz Unrecht. wenn sie sich auf meine Ansichten berufen. Denn ihre Macht zeigt ganz offenbar die Vorzüge der triumphierenden Gewalt. Ich hatte jetzt schon gesagt, der Inhalt dieses Mythos ist ziemlich austauschbar. Und auch der Inhalt dessen, was dann der nationale oder militärische Mythos ist, ist an keinerlei Begriff von Wahrheit gebunden. Und dazu habe ich zwei vielsagende Zitate, die man vielleicht so auch nicht von den Protagonisten erwartet hätte. Erstens: Es gibt nicht so etwas wie Wahrheit. Wissenschaft ist ein gesellschaftliches Phänomen, und wie jedes gesellschaftliche Phänomen ist es durch das Wohl oder den Schaden begrenzt, den es der Gemeinschaft verschafft. Das schrieb Adolf Hitler. Dann: Alles, was ich in diesen letzten Jahren gesagt und getan habe, ist Relativismus aufgrund von Intuition. Wenn Relativismus Verachtung für feste Kategorien und diejenigen, die die Träger der objektiven und unsterblichen Wahrheit zu sein behaupten, bedeutet, dann gibt es nichts Relativistischeres als die faschistische Haltung und Aktivität. Ausgehend von der Tatsache, dass alle Ideologien den gleichen Wert haben, dass alle Ideologien bloße Fiktion sind, kommt der moderne Relativist zu der Einsicht, dass jeder das Recht hat, seine eigene Ideologie zu erschaffen und zu versuchen, sie mit aller Energie, die ihm zur Verfügung steht, durchzusetzen. Das schrieb Benito Mussolini. Beide sind sich also vollständig dessen bewusst, dass sie Mythologie verwenden und dass sie den Anspruch auf Wahrheit darin völlig uninteressant finden. Die Idee der Wahrheit wird hier komplett aufgegeben zugunsten der Idee des Kampfes der Ideen untereinander. Was sich durchsetzt, ist alleine die Idee, die mit der ganz zur Verfügung stehenden Energie durchgeboxt wird. Das ist also nicht nur im direkten revolutionären Kampf, sondern auch in der Erkenntnistheorie eine vollständige Affirmation des Kampfes als Lebenszweck und Lebensbestimmendes. Der ersetzt sämtliche Universalismen, die die bürgerliche Moderne hervorgebracht hat, alle Universalismen, also für alle Menschen gültigen Begriffe von Wahrheit oder von Glück. Und eine Bewegung, die sich auf so etwas beruft, also darauf, dass jeder sich seine Ideologie ausdenken und mit aller Gewalt durchbringen will und muss, weil es gar nichts anderes gibt, die kann letztlich nur als eine ständig krisenhafte Gruppe widerstreitender Banden oder Rackets, wie es später in der kritischen Theorie hieß, gedacht werden, oder eben theoretisch als ständig miteinander kämpfende Vereinzelte. Zusammengehalten würden dann Bewegungen, die sich so verhalten, eben nur durch die Macht der Idee, die sich durchgesetzt hat, und durch gemeinsame Feinde. Wie sehen solche Feinde aus? Marcuse hat dazu geschrieben in seinem Aufsatz Der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung. Liberalismus im Sinne des Faschismus meint hier aber nicht den tatsächlichen Liberalismus als eine der revolutionär-bürgerlichen Strömungen, sondern wird hier als Allgemeinbegriff verwendet für jeden Universalismus, den die Moderne hervorgebracht hat, sei er bürgerlich, sei er kommunistisch. Und mit der Ablehnung dieses als Schimpfwort Liberalismus gedachten modernen Gedankens, damit geht eine Ablehnung alles Abstrakten einher. Es zählt eben nur die Anwendbarkeit einer Theorie im Kampf und damit nur diese bodenständige, kämpfende, bewegende. Alles Rationale, Abstrahierende ist damit etwas Feindliches. Auch hier, wieder die Andeutung, finden wir eine der Grundvoraussetzungen für den modernen Antisemitismus, der also auch im italienischen Faschismus, der nicht direkt angefangen hat, die Juden zu vernichten, seine Grundlagen hat. Nicht nur im Faschismus, ja, ich will jetzt keine Theorie des Antisemitismus zu präsentieren versuchen, aber ich möchte darauf hinweisen, auch der italienische Faschismus ist eben nicht frei vom Antisemitismus. Ja, diese Theoriefeindlichkeit, diese intellektuellen Feindlichkeit, die solche intellektuellen Leute wie Sorel und Mussolini hervorgebracht haben, funktioniert über diesen Twist, dass der Mythos als etwas Vorintellektuelles, Vorrationales gedacht wird. Als etwas, was sogar vor der Sprache existiert und diese erst bestimmt. Nämlich, das kam in den Zitaten vorher sicher schon raus, wird der Mythos immer als Bild beschrieben. Das Bild vom Klassenkampf, das Gefühl vom Generalstreik. So heißt es bei Sorel, man muss Gesamtheiten von Bildern aufrufen, die imstande sind, als Ganzes en bloc und durch die bloße Intuition vor jeder bedachten Analyse die Masse der Gesinnungen hervorzurufen, welche von den verschiedenen Kundgebungen des vom Sozialismus gegen die moderne Gesellschaft begonnenen Krieges entsprechen. Durch den Mythos schafft sich also nicht erst im Faschismus, sondern schon bei Sorel das Kollektiv. Und dieses Kollektiv ist, wenn es so seiner Humanität und Rationalität entkleidet ist, als Klasse, wie als Nation oder auch als Volk gleich benannt, je nachdem, von wem gesprochen wird, und später auch bei postmodernen Denkern unserer Zeit so weitergedacht wird. So wie zum Beispiel bei Franz Fanon, dem Vordenker der Postcolonial Studies, der teilweise die gleiche Affirmation von revolutionärer Gewalt als Mythos weitergeführt hat. Es ist ein gruseliger Twist, der hier vollzogen wurde, vom revolutionären Sozialismus als dem Anarchismus nahestehende Gewalt zu diesen faschistischen Ausprägungen. Und auch das hat Carl Schmitt sehr wohlwollend gesehen und erkannt und hat dann geschrieben, wenn anarchistische Autoren aus Feindschaft gegen Autorität und Einheit die Bedeutung des Mythischen entdecken, so haben sie doch, ohne es zu wollen, an der Grundlage einer neuen Autorität, eines neuen Gefühls für Ordnung, Disziplin und Hierarchie mitgearbeitet. Dieses ohne es zu wollen ist sicher ein wichtiger Punkt, auf den sich auch damit kritisierte Leute zurückziehen. Und eine Diskussion, die euch vielleicht geläufig ist dazu, ist zum Beispiel die Bewertung Foucaults der iranischen Revolution. Die iranische Revolution, damit meine ich eben jener Aufstand, an dem Kommunisten und Islamisten und andere beteiligt waren, die dieses autoritäre Modernisierungsregime des Schah von Persien beseitigt haben, die sich dann zur islamistischen Revolution weiterentwickelt hat, die das heutige iranische Klerikalregime hervorgebracht hat. Foucault, der dabei zugegen war, hat geschrieben: Ich fühle mich nicht recht wohl, wenn man vom islamischen Staat als Idee oder auch als Ideal spricht. Aber als politischer Wille hat er mich beeindruckt. Und auch der Versuch der Politik eine spirituelle Dimension zu verleihen. Also auch hier bemerkt Foucault, dass der Inhalt des Mythos gar nicht so wichtig ist. Wichtig ist auch hier seine Wirksamkeit. Zwar hat sich Foucault dann später von dem terroristischen islamischen Regime im Iran distanziert. Aber eben diese lebensfeindliche, antirationale Philosophie, die von Sorel, auch über Heidegger und Mussolini, sich mit Foucault und seinen Nachfolgern bis in die heutige postmoderne Debatte weiterführt, bleibt bei ihm vorhanden. Was haben wir jetzt gesehen, was habe ich versucht da herauszustellen als Kennzeichen dieser faschistischen Denkweise? Es ist eben die Abschaffung aller Universalismen, die Feindschaft gegen alles Abstraktes, dem dieses irgendwie erdige, vor dem abstrakten Denken vorgeschaltete Mythische entgegengesetzt wird. Eine Verherrlichung von Gewalt, Verherrlichung des Mythos als Unhinterfragtem, Verherrlichung des Kollektivs, das sich daraus bildet, und auch des heldischen Mannes, der Teil dieses Kollektivs ist und der für den Mythos gerne in den Tod geht. Sozialrevolutionäre Forderungen hat der ursprüngliche Faschismus tatsächlich ernst gemeint. Und er hat sie mitgenommen aus seinem syndikalistischen Vorgänger. Aber ich habe jetzt versucht zu zeigen, sie sind ihres eigentlichen Sinnes, nämlich des Telos des glücklichen Lebens entkleidet worden, lassen diese Vorstellung also eigentlich gar nicht mehr zu. Und in diesem Weltbild, in dem nur Mächte gegeneinander streiten und es kein Telos des Glücks mehr gibt, sieht man eben die ganze Welt als etwas, was von dunklen Mächten regiert ist. Und es ist keine Einzelheit, also kein Einzelfall, dass dann so Sachen wie die Plutokratie, die Herrschaft des Goldes und so weiter verurteilt werden und gegen die erdige, kämpfende, heldische Gruppe der faschistischen, selbsternannten Revolutionäre in Stellung gebracht wird. Was die natürlich an keiner Stelle tatsächlich gemacht haben, ist den Kapitalismus abzuschaffen. Und das war so auch gar nicht das Ziel, auch wenn sie das vielleicht gedacht haben. Was sie eben getan haben, ist nur diesen revolutionären Gehalt als sozialrevolutionäre Forderungen weiterzuschleppen. Und was sie abschaffen wollten, war dieser Kapitalismus als das irgendwie moderne, universelle, abstrakte. Und das ist eine Vorstellung von Kapitalismuskritik, wie sie eben der moderne Antisemitismus ganz genauso in sich trägt. Und ähnliche Vorstellungen, die diese Charakteristika mit sich führen, kann man leider immer wieder, auch heutzutage, dort hören, wo man sie gar nicht vermutet oder gerne sehen möchte. Und so möchte ich mit einem wirklich grauenhaften, barbarischen Zitat schließen. Das kommt von Jaspier Poir, einer Associate Professor für Queer Theory in New Jersey, die da schrieb über islamistische Selbstmordattentate: Selbstauslöschung ist die ultimative Form des Widerstands und ironischerweise fungiert sie als Selbstbewahrung, die Bewahrung des symbolischen Selbst, wie sie heute möglich gemacht wird, wie sie möglich gemacht wird durch das höchste kulturelle Kapital des Martyriums, das Einhauchen von Leben in die Zukunft politischer Kämpfe, ganz und gar kein Zeichen des Disinterest in living a meaningful life. Die Hage bemerkt, das ist ein Theoretiker, den sie zitiert, sind Selbstmordattentäter in dieser begrenzten, aber nichtsdestotrotz eindrücklichen Bedeutungsökonomie ein Zeichen des Lebens, das den gewaltvollen Bedingungen der Unmöglichkeit des Lebens entspringt, der Impossibility of Making Alive. Dieser Körper erzwingt eine Versöhnung von Gegensätzen durch deren unausweichlichen Zusammensturz, eine perverse Wohnstätte des Widerspruchs. Zeitliche Erzählungen des Fortschritts sind auf den Kopf gestellt, wenn Tod und Werden zu einem verschmelzen. Während der eigene Körper stirbt, wird der eigene Körper die Maske, die Waffe, der die Selbstmordattentäterin. Nicht nur entsteht der ballistische Körper ohne visuelle Markierungen, die seine Verwandlung verrieten, sondern er trägt ebenso die Körper der anderen mit sich. Seine eigene penetrative Energie sendet Metallsplitter und zerrissenes Fleisch hinaus in den Äther. Die Körperwaffe funktioniert nicht als eine Metapher, auch nicht in der Sphäre der Bedeutung und Epistemologie, sondern zwingt uns ontologisch erneut zu fragen, welche Informationen übermittelt der ballistische Körper? Diese Körper, die im Werden begriffen sind, verwischen das Innere und das Äußere, lösen Veränderungen durch Sensation, Wissen durch Widerhallen von Rückstrahlung und Vibration aus. Das Echo ist eine queere Zeitlichkeit, im Wechselkreis von affektiver Information, zwischen und inmitten von Wesen, die Abfolge von Reflexion, Wiederholung, Widerhallen und Rückkehr. Und es verursacht Wellen der Zukunft, die in die Gegenwart brechen. Und es ist dies, wie ich abschließend bemerken möchte, nicht nur eine inhaltliche Nähe zu der revolutionären Phase des Faschismus, sondern auch eine stilistische, zu seinen Vorbildern im Futurismus und seiner Verherrlichung der Formen von Gewalt und Krieg.